Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Willkommen zum Monatsrückblick des libertären Podcasts vom anarchistischen Radio Berlin. Wir haben letzten Monat unser Format geändert und senden jetzt schon zum zweiten Mal eine mehr oder weniger volle Stunde. Die Musik zur Auflockerung zwischendurch kommt vom wunderbunten Straßenpunk. Vielen Dank dafür. Dieses Mal geht's um Eingeworfen. Warum die Menschen in Brasilien die WM nicht mögen. Eingeladen. Herr Something im Interview. Wieder mal. Eingeschätzt. Die ASOD Leipzig und der Verfassungsschutz. Dazu gibt's wie immer Neuigkeiten aus aller Welt. Geschichtlich schauen wir auf die Pinkstone-Tage zurück, die vor 80 Jahren zum ersten Mal stattfanden. In der Reihe Wo herrscht Anarchie geht's diesmal um Pulverfässer. Und hier sind wir mit unserer neuen Kategorie der News. Fangen wir mit Berlin an. Anfang Mai hat sich die Anarchistische Föderation Berlin, auch AFB genannt, nach 8 Jahren aufgelöst. Auch das A-Radio gehörte der Föderation an. Wir danken allen für die gemeinsame Zeit und wir werden weiter in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen überregional vernetzt bleiben. Weitere Infos zur Auflösung findet ihr auf dem AfB-Blog afb.blogspot.de. Nach der Räumung des Oranienplatzes in Berlin gab und gibt es viele Protestaktionen. Informationen zum trockenen Hungerstreik, der Baumbesetzung, der Mahnwache vor der Gedächtniskirche sowie den drohenden Abschiebung zweier Aktivistinnen findet ihr unter asylstrike.berlin.wordpress.com. Und wir bleiben bei Berlin, wobei es jetzt um Freiburg geht. Am 20.05. wurde das Grünbüro in Berlin von 9 LKWs und 45 Menschen blockiert. Hintergrund ist die Beschlagnahmung der Sand- und Getriebewägen in Freiburg. In Freiburg gab es auch letzten Monat viele bunte Aktionen gegen die Beschlagnahmung und für mehr Akzeptanz des Wagenlebens gegenüber. Mehr Infos über die Kundgebung am Münsterplatz, der Petitionsübergabe, den Entscheidungen des Gemeinderats und der Fahrraddemo findet ihr unter sandimgetriebe.nonblocks.org. Weiter geht es mit dem Hambacher Forst. Nach der Waldbesetzung am 26.04. im Hambacher Forst gab es einiges zum Lesen und zu hören in unterschiedlichen Medien. Es gibt die insgesamt 3 Waldbesetzungen noch, das freut uns sehr, und neben den Waldbesetzungen gab es kleinere dezentrale Aktionen im Wald, außerdem sucht die Werkstatt für Aktionen und Alternativen helfende Hände. Viel Spannendes zum Lesen findet ihr auf ihrem Blog hambacherforst.blogspot.de, unter anderem ein Soli-Gruß an die Refugees in Berlin. Und auch aus der digitalen Welt gibt es Neues. Indymedia. Ja, auch bei DE Indymedia und links unten findet ihr jede Menge interessante Artikel und Neuigkeiten rund um diese und andere Themen. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass deindymedia.org euch nun mit einem neuen Backend basierend auf Drupal und vielen nützlichen Funktionen seit Mitte des Monats zur Verfügung steht. Neben den vielen Neuigkeiten und Links hier nun noch ein kleiner Link-Tipp. Das Roar Magazine oder Reflections on a Revolution. Es wurde 2010 von Jeremy Rose gegründet und bietet euch neben Artikeln, News, Musik, Buchvorstellungen aus aller Welt einiges zum Lesen, Stöbern und kritisch diskutieren. Was vielleicht noch erwähnt werden sollte, die Seite ist auf Englisch und ihr findet sie unter roarmag.org. Alle Links, die wir gerade erwähnt haben, es waren ja eine ganze Menge, findet ihr auch auf unserem Blog aradio.blogspot.de verlinkt. Wir können es allerorten wieder sehen, die Fahnen werden ausgepackt, denn die Fußball-WM naht mit großen Schritten. Dass nicht nur wir den ganzen Trubel zum Kotzen finden, sondern auch die Menschen in Brasilien, könnt ihr in unserem ersten Beitrag hören. Willkommen. Gracias. Danke. Bevor wir anfangen, wäre es allerdings schön, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Woher kommst du und auf welche Weise bist du an den sozialen Kämpfen in Brasilien beteiligt? Mein Name ist Danilo. Ich lebe in Sao Paulo und ich bin Dozent für Geografie. Bereits seit langem bin ich in den anarchistischen Kreisen in Sao Paulo, in der anarchistischen Bewegung aktiv und beteilige mich da an verschiedenen Gruppen. Aktuell mache ich auch bei einem libertären Zentrum mit, einem Ateneum mit dem Namen Casa Mafalda. Dieses Zentrum ist wiederum Teil einer Koordinierung sozialer Bewegungen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich gegen die Menschenrechtsverletzungen wehren, die im Vorfeld der WM hier passieren. Diese Koordinierungsstelle nennt sich Comité Popular de la Copa. In jeder der Austragungsstätten der WM gibt es ein solches Comité Popular de la Copa. Landesweit gibt es dann eine Vernetzung all dieser Komitees. Bei uns wird die Situation in Brasilien auch im Kontext der Aufstände im Mittelmeer beschrieben. Beispielsweise scheint es in Brasilien den Ausspruch gegeben zu haben, die Buspreise sind unser Taxiplatz. Siehst du auch eine Verbindung in diesem Sinne? Vielleicht eine allgemeinere globale Entwicklung, die sich auch in Brasilien manifestiert? Sí, claro. A mí me parece que hay hoy en el mundo un gran conflicto entre gobernados y gobernantes. Auf jeden Fall. Mir scheint, dass es heute einen großen Konflikt zwischen Regierten und Regierenden gibt. Die Bevölkerung scheint nicht mehr so regiert werden zu wollen, wie sie zurzeit regiert wird. Und obgleich dieser Unwille, regiert zu werden, deutlich ist, verfügt sie nicht über eine politische Perspektive. Wenn wir uns die Indignados in Spanien oder Occupy in New York oder eben diese Proteste in Brasilien anschauen oder was auf dem Taksim-Platz passiert ist. Die Leute wissen, dass sie nicht mehr auf diese Weise regiert werden möchten. Sie sind diese repräsentative Demokratie leid, aber es gibt keine politische Perspektive. Es gibt einfach diese immense Unzufriedenheit mit dem vorhandenen Modell einer repräsentativen Demokratie. In diesem Sinne haben die Proteste sehr viel mit dem zu tun, was auf dem Taksim-Platz passiert ist und in anderen Orten des Planeten. Wir können aber auch eine Bewegung in die andere Richtung beobachten. Wenn nämlich Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sich dagegen entscheiden, wenn die Bevölkerung die Ausrichtung von Olympischen Sommer- oder Winterspielen ablehnt, dann scheint mir das ganz klar auch ein Spiegelbild dessen zu sein, was in Brasilien passierte. Die ganze Welt kann sehen, dass das Land des Fußballs sich gegen den Fußball wendet. Natürlich nicht gegen den Fußball an sich, sondern gegen die FIFA. Gegen eine Regierung, die ein Turnier ausrichtet, bei dem ein Megakonzern mit dem Land macht, was er will. Was natürlich zu Lasten der ArbeiterInnen und der Armen geht. Mir scheint also, dass die Tatsache, dass diese Länder in Europa Nein sagen zu diesen Mega-Events, direkt das widerspiegelt, was in Brasilien passiert und auch was auf dem Taksim-Platz passierte. Es un reflejo directo de lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Plaza Taksim. Du erwähntest einige der Themen der Proteste wie Buspreiserhöhungen oder das Thema der Korruption. Und du hast gesagt, dass du nicht denkst, dass die Leute eine klare politische Perspektive haben. Was aber sind da die anderen Themen der Proteste? Worum geht es den Leuten? Beispielsweise im Zusammenhang mit der Polizeigewalt und der Militarisierung der Städte. Sind das auch wichtige Themen der Proteste? Bueno, chronológicamente lo que podemos decir es que chronologisch gesprochen lässt sich sagen, dass die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhung am Anfang standen. Gegen diese Proteste gab es eine sehr starke Repression seitens der Polizei, nachdem die Medien, die alle von rechten Kräften kontrolliert sind, quasi gemeinsam dazu aufgerufen haben, dass die Polizei für ein Ende der Proteste sorgen möge. Die großen Medien haben praktisch eine Kampagne dafür gefahren, dass die Polizei die Proteste beendet. Danach ging sie dazu über, die Proteste zu unterstützen, stellte sie allerdings so dar, als wenn es Jugendliche wären, die für ein besseres Land auf die Straße gehen würden und gegen die Korruption. Die Linke unterstützte die sozialen Forderungen nach Wohnungen, Transport, gegen die Militarisierung der Polizei und die Polizeigewalt. Die Rechte setzte eher auf Themen, die vor den Medien gepusht wurden, wie die Ablehnung der Korruption, für ein besseres Land oder für eine Absetzung der Präsidentin. Viele Leute riefen auch nach einer Rückkehr des Militärs an die Macht. Nach den Protesten gegen die Tariferhöhungen kamen die Proteste gegen den Confederations Cup. In Sao Paulo hatten wir keine Spiele im Confed Cup. Aber dort, wo es welche gab, blieb dieser Geist der öffentlichen Revolte lebendig. Es kam zu riesigen Protesten, wo die Frage gestellt wurde, warum die FIFA hier solche Gewinne einfahren kann, während es der Bevölkerung dreckig geht in ihren Krankenhäusern und ohne Bleibe und dazu noch höhere Tarife für den Transport zu bezahlen hat. So begann die Infragestellung von FIFA und Fußball-WM. Ich habe deshalb den Eindruck, dass die WM sehr viel Kämpfe beflügelte, hauptsächlich von der Linken, die sich in Brasilien gewissermaßen auf Wartestellung befunden hatte, oder besser gesagt, die unsichtbar waren. Die Kämpfe gab es an der Peripherie, aber es schien etwas viel Ferneres. Jetzt ist alles im Offenen. Alle können sehen, dass die WM die Situation jener Menschen verschlechtert, die bereits unter schwierigen Bedingungen leben. Auch beim Thema der Polizei ist es so, dass zum ersten Mal mit lauter Stimme die Demilitarisierung der Polizei gefordert wird. Wir haben in Brasilien eine Polizei, die dieselbe Polizei ist, die bereits zu Zeiten der Militärdiktatur aktiv war. Und die Polizistinnen haben eine militärische Ausbildung. Das heißt, sie sind für den Krieg ausgebildet worden. Nun ist die Polizei dauernd in Kontakt mit der Bevölkerung, quasi im Krieg gegen die Bevölkerung. Denn wenn man die Polizei zum Krieg gegen die Bevölkerung ausbildet, ist eben Krieg, was man bekommt. Die Menschen sind jetzt auf der Straße, aber mit dem Bewusstsein, dass ihre Erfolge von ihrer Anwesenheit auf der Straße abhängen, von ihrem Druck, weil Wählen keine neuen Dinge hervorbringen wird. Es sind unglaublich viele Leute auf der Straße, die beispielsweise nie in ihrem Leben das Wort Anarchismus gehört hatten, die aber während der Demos zu uns kommen und sagen, wir müssen diese Stadt am Wahltag zum Stillstand bringen, niemand soll wählen gehen, wir können nicht länger auf das Wählen setzen. Denn es setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Wahlakt eine Legitimierung darstellt und dass wir mit unserer Teilnahme an den Wahlen zu Komplizinnen dieser Legitimierung werden. Mich würde trotzdem interessieren, wie die Stimmung der breiten Bevölkerung zum Thema der WM ist. Ist die Euphorie vorhanden oder kannst du sie beobachten, die sich meiner Meinung nach immer im Kontext dieser sportlichen Mega-Events so breit macht? Wie viele Menschen sind es denn tatsächlich, die die WM ablehnen? La última pesquisa que hizo la media tenía como 48% de la gente. In der letzten Umfrage, die von den Medien durchgeführt wurde, haben 48% der Menschen die WM unterstützt. 52% lehnten sie ab. Ist also praktisch genau die Hälfte jeweils. In Brasilien ist es beispielsweise üblich, bei diesen Turnieren die Straßen in den Landesfarben zu bemalen, Fähnchen aufzuhängen. Und das passiert gerade nicht. Es gibt Straßen, die bemalt sind und mit Fähnchen, aber es sind sehr viel weniger, als das normalerweise der Fall ist. Heute Morgen war ich für einen Vortrag über das Komitee an einer öffentlichen Schule in der Peripherie im Norden der Stadt eingeladen. Und ich fragte dort die SchülerInnen, ob ihre Straßen bemalt waren oder nicht. Etwa die Hälfte sagte ja, die andere Hälfte nein. Warum ist das so? Ich denke, dass viele Menschen sehr unzufrieden mit der WM sind. Die WM ist zwar hier, aber niemandem wird etwas erlaubt. Von den Armen wird niemand zum Stadion gehen, weil sie für den Eintritt kein Geld haben. Die StraßenhändlerInnen können nicht arbeiten. Die Spiele können nicht einmal in den Bars am Fernsehen verfolgt werden, weil die FIFA eine Reihe von Begriffen patentieren ließ. WM 2014, WM Brasilien 2014, Pagode, was ein brasilianischer Musikstil ist. Sie patentiert eine Reihe von Dingen, die brasilianisch sind. Es wird also nicht nur verhindert, dass die Leute zum Stadion gehen, es wird auch verhindert, dass sie mit ihren Worten in ihrem Stadtviertel feiern. Die Unzufriedenheit ist groß. Als Brasilien in 2007 zum Ausrichter der WM gewählt wurde, dachten viele Leute, dass die WM den Menschen viele gute Dinge bringen würde. Jetzt wissen sie, dass das Gegenteil wahr ist. Alles, was diese WM den Armen bringt, ist eine Verschlimmerung ihrer Situation. Die Profiteure der WM sind die Reichen, die FIFA, die Sponsoren, die Bauunternehmen. Die Unlust der WM gegenüber ist in der Bevölkerung zu spüren. Ich denke dennoch, dass sobald die WM beginnt, viele Leute die Spiele verfolgen werden und hoffen, dass Brasilien gewinnt. Aber es wird auch viele Menschen auf der Straße geben. Als das Finale des Confed Cups 2013 im Maracanã-Stadion ausgerichtet wurde, gab es mehr Menschen, die vor dem Stadion protestierten, als Leute, die drin waren und das Spiel anschauten. Das ist für brasilianische Verhältnisse ein Schock, einfach verrückt. Du denkst also tatsächlich, dass wir mit Protesten größeren Ausmaßes während der WM rechnen können? Ich glaube schon. Gerade läuft beispielsweise die Tour der WM-Schale. Die FIFA stellt die Schale etwa 2 bis 3 Tage in jeder ausrichtenden Stadt aus und an jedem dieser Orte hat es bislang Proteste gegeben. Um einen konkreten Eindruck davon zu erhalten, erst gestern war die Schale in Brasília und viele Indigene, Leute aus der Bewegung der Wohnungslosen, LehrerInnen und so weiter kamen hin. Es kam zu Auseinandersetzungen mit vielen verletzten DemonstrantInnen. Aber auch ein Polizist wurde verletzt. Ein Indigener schoss ihm einen Pfeil ins Bein. Das ist wie ein Bild aus dem Mittelalter, aber das ist gerade so. Das ist der Grad der Unzufriedenheit zurzeit. Und das bezieht sich nicht nur auf die Tour der WM-Schale. Vielen Dank für das Interview. Wir gehen in jedem Fall davon aus, dass ihr einen heftigen Kampf in den kommenden Wochen ausfechten werdet. Und wir wünschen euch das Beste, insbesondere auch dem Komitee. Gracias. Yo te digo que es muy probable que tenemos muchos detenidos por acá. Vielen Dank. Ich sage dir schon mal, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir viele Verhaftungen haben werden. Wir bereiten daher seit einer Weile eine Solidaritätskampagne vor, bei der wir die Genossinnen aus aller Welt aufrufen, Soli-Veranstaltungen zu organisieren, um die Freilassung der Verhafteten auch finanziell zu unterstützen. Es gibt ja bereits Verhaftete, aber es werden sehr viel mehr werden. Schließlich möchte ich auch darauf hinweisen, dass die internationale Webseite der Komitees Populares, portalpopulardacopa.org, lautet. Auf dieser Webseite findet ihr viele Artikel sowie Texte darüber, was wir denken und tun. Viele davon liegen in spanischen, englischen, französischen und deutschen Übersetzungen vor. Wer also mehr Informationen sucht, kann vielleicht auf dieser Seite fündig werden. Ihr werdet dort auch alle Links zu den Komitees in allen Städten mitsamt der Kontaktdaten finden, sodass ihr sie auch einfach einschreiben könnt. Und wir danken euch herzlich für den Raum, den uns euer Radio hier zur Verfügung stellt. Auch wir wünschen euch viel Kraft. Du sagtest, du spürst nur noch Leere und dein Herz irgendwie ausgebrannt. Du hast keinen Bock mehr auf Geld und Karriere. Komm her, ich zeig dir, was nimm meine Hand. Drehst du den Duft, der durch die Straßen zieht? Es riecht nach Freiheit, Veränderung und Anarchie. Du sagst, du willst dir nichts mehr gefallen lassen. Wir ziehen gemeinsam in den Kampf, dann werden wir das schaffen. Guck mal, die Bullen, die stehen da vorn Spalier. Die schützen ihr sogenanntes Vaterland und die Geldgier. Wir haben keinen Bock mehr auf eure Repression. Und wenn ihr jetzt zu knüppeln beginnt, werfe ich einen Stone. Er hat am nächsten Tag schon in Medien geschrieben. Chaoten, Griffen, Polizisten, denn der Rest wird verschwiegen. Und der Springer Verlag macht eine schöne Geschichte draus. Und der manipulierte Mob ruft darauf, schmeißt die Karten raus. Oh, doch ich sag euch, das ist nicht das letzte Mal, dass wir auf die Straße gehen und wenn's sein muss, radikal. Wir kämpfen Freiheit durch Revolution, ansonsten macht das keinen Sinn. Und wenn ihr euch uns anschließt, dann kriegen wir das hin. Ja, dann kriegen wir das hin. Ey, also los, schmeiß eine Glotze aus dem Fenster. Am besten auf den Nazi, der vorbeiläuft und an Flinte. Mit Sprachwurst am Straßenrand fressen kann ich auch. Boah, doch wird so nix passieren, ohne Schall und ohne Rauch. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wir haben heute wieder einen Gast im Studio und ich finde es ja immer noch ungewohnt, aber ich sag's einfach, wir haben Herrn Something eingeladen. Nein, nein, richtig heißt es Botschafter Something. War ja klar, dass da was kommen muss. Sie haben also nach Ihrem Steuervergehen Ihre Gefängnisfreikarte genutzt und sind gleich zum Botschafter beim Vatikan befördert worden, richtig? So ist es. Gut, dann kommen wir endlich mal direkt zum Thema, dem neuen Papst. Nachdem der letzte bei der Hitlerjugend war, hat der neue zumindest teilweise die Militärdiktatur in Argentinien unterstützt. Wie ist es so, bei so einem Verein Botschafter zu sein? Ach, Herrgott, wieder so eine intrigante Frage von Ihnen. Papst Franziskus ist doch ein Erneuerer, ein Reformer. Aber mit dem Urheberrecht ist er nicht auf der Höhe der Zeit, oder? Will er das auch reformieren? Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Letztens wurden Jesus ja die Urheberrechte an den von ihm persönlich diktierten Texten gerichtlich abgesprochen, wie im Fall von A Course of Miracles. Das ist doch ein ganz besonderer Sonderfall. die Texte von Helen Schuchmann, die von Jesus inspiriert waren und die sie bereits 1975 veröffentlichte, als sie noch am Leben war, sind ja nun nicht von der Kirche abgesegnet, also nicht kanonischer Natur. Sie meinen also, das Oberlandesgericht in Frankfurt hätte mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Auf Tauben natürlich. Spielen Sie jetzt etwa wieder auf die Taube an, die vor dem Petersdom im Vatikan von einem Falken geschlagen wurde? Das haben jetzt Sie eingebracht. Aber ein Ohm ist das doch, nicht? Bei einem Eingreifen der Natur hat ja niemand eine Wahl, würde ich sagen. Apropos Wahlen. Waren Sie bei der Europawahl? Europawahlfasten war ja voll im Trend. Ich weiß nicht. Das Wahlgeheimnis und so. Ah, jetzt kommen Sie schon. Wir sind doch unter uns. Sie haben doch mehrere Staatsbürgerschaften, nicht wahr? Waren Sie mehrmals wählen? Ja, also zuerst bei der Botschaft... Beim Vatikan? Sie wissen doch, dass der Vatikan nicht in der EU ist. Ich weiß, dass das gar kein richtiger Staat ist, ja. Ich frage mich, wofür es der BotschafterInnen braucht. Aber gut, zurück zur Wahl. Zuerst in der Botschaft und dann in der Schule nebendran. Und haben Sie dafür auch eine Gefängnisfreikarte erhalten? Wie meinen Sie? Von Schäuble natürlich. Oder gibt es noch jemanden, der diese ausstellt? Sie wollen mich reinlegen, nicht wahr? Wollen Sie abstreiten, dass Sie illegalerweise mehrmals wählen waren? Nein, nein. Was werden Sie dann ins Feld führen? Der dänische Schreck aller Teilnehmer in der Europawahl, Fastenkur, Votemen etwa? Hat er Sie zur Botschaft und zur Schule geprügelt, damit Sie wählen? Nein. Ach, wo denken Sie denn hin? Ich habe ganz bewusst gewählt. Ich wollte möglichst stark bestimmte politische Fragen beeinflussen. Und die beste Idee, die Sie dazu hatten, war wählen? Ernsthaft? Sie haben mich doch jetzt wieder auflaufen lassen. Streichen Sie bitte meine letzte Wortmeldung aus dem Interview. Aber natürlich nicht. Wir haben uns letztens auf dem Blog der ASJ Leipzig rumgetrieben und uns spontan entschlossen, das Folgende direkt zu vertonen. Viel Spaß! Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist uns nicht freiheitlich und demokratisch genug. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir endlich mit Prominenten wie Feine Sahne Fischfilet auf einer Stufe stehen. Wir möchten uns zunächst beim Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen für die auf uns verwendete Aufmerksamkeit bedanken. Nach jahrelanger politischer Arbeit ist es uns schließlich gelungen, in den Verfassungsschutzbericht 2013 für Sachsen aufgenommen zu werden. Uns wurden 2 Seiten gefüllt mit knallharten Rechercheergebnissen gewidmet. Man könnte die Energie zwar auch auf die Nachforschung zu Rechtsterrorismus verwenden, aber einer basisdemokratischen Jugendgruppe nachzuschnüffeln, die nach Freiheit und Gleichheit strebt, scheint wohl wichtiger zu sein. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Die Einschätzungen des Berichts sind durchweg positiv. Zitat: Die interne politische Arbeit der ASJL ist von Kontinuität geprägt. Besonders haben wir uns über das Lob für unseren Internetauftritt und unsere einprägsamen Transparente gefreut. Die sind echt schön. Wir müssen euch jedoch leider mitteilen, dass wir uns zwar geehrt fühlen, aber mit der Ausarbeitung noch etwas unzufrieden sind. Liest man sich den Bericht durch, könnte man meinen, der VS hätte sich gar keine rechte Mühe gegeben. Es scheint, als hätten sie einfach nur unsere Facebook-Seite und unseren Blog durchgeschaut. Immerhin war die Mühe beim Selbstverständnisschreiben nicht komplett umsonst. Wir können stolz behaupten, wenigstens eine Person hat das gelesen. Allerdings haben sie sich mit den Terminen immer ein bisschen vertan. Regelmäßig werden monatliche offene Pläne und Minijob-Beratungsstunden durchgeführt. Das ist falsch. Unsere Pläne finden wöchentlich statt. Montag 20 Uhr in der Libelle, Kolonnadenstraße 19. Und die Minijob-Beratungsstunden sind 2-mal im Monat, 2. und 4. Montag im Monat um 19 Uhr in der Libelle. Also ganz ehrlich, wenn ihr schon Werbung für uns macht, dann schreibt wenigstens richtig von unserem Blog ab. Copy-Paste ist ja nicht so schwer, oder? Es gibt noch mehr Fehler, aber die zählen wir jetzt hier nicht alle auf. Versteht uns nicht falsch. Das ist uns immer noch lieber als Bespitzelung und Anquatschversuche, die leider schon vorgekommen sind. Auch bei der Beschreibung unserer Ideologie, politischen Zielsetzung hat sich der VS gleich am Anfang grobe Schnitzer geleistet. Zitat: Darüber hinaus grenzte sich die ASJL zumindest indirekt deutlich vom Freiheitsbegriff der Autonomen ab, da aus ihrer Sicht Freiheit nicht das Ausleben egoistischer Vorstellungen auf Kosten anderer bedeute. Wir grenzen uns eindeutig nicht von Autonomen ab. Wir glauben außerdem nicht, dass Autonome so einen Freiheitsbegriff haben. da hat der VS mal wieder was Grundlegendes nicht verstanden. Mit den restlichen Einschätzungen unserer brandgefährlichen und menschenverachtenden politischen Verblendung sind wir ganz zufrieden. So heißt es im Bericht. Außerdem sind Sie, die ASJ, der Meinung, dass man über sein Zusammenleben mit anderen Menschen selbst entscheiden kann, ohne durch soziale, politische oder sonstige Hierarchien unterdrückt zu werden. Und weiter? Unter Klassenkampf versteht die ASJL den unmittelbaren Kampf gegen das Bestehen von Klassen als Ausdruck von Unterdrückung. Dieser sei nur zu verwirklichen, indem die Bereitschaft aller zur Überwindung des Systems durch Aufklärung und Emanzipation gefördert wird. Da wir natürlich nicht den ganzen Tag nur Aufklärung und Emanzipation betreiben können und das auch ein bisschen langweilig klingt, betont der VS unsere Gewaltbereitschaft. Die EinwohnerInnen Leipzigs erzittern ja bekanntlich unter der täglich praktizierten Gewalt gegen Sachen, Tiere, Menschen und Gänseblümchen, die von der ASJ ausgeht. Außerdem hassen wir kleine süße Kätzchen. Der VS beschreibt unsere unverhohlene Gewaltbereitschaft, indem er unsere hetzerischen und gewaltverherrlichenden Schriften zitiert. Nichts wäre wünschenswerter, als dass dieser Konflikt friedlich ausgetragen werden könnte. Die Lehren aus der Geschichte und das Gebären der aktuell Machthabenden lässt uns diesen Wunsch leider als unrealistisch erscheinen. Nachdem ihr also nun gelesen habt, wie wir unter Einsatz von brutaler und sinnloser Gewaltanwendung unser basisdemokratisches Terrorregime mit Freiheit und Gleichheit für alle errichten wollen, seid ihr jetzt bestimmt neugierig geworden. Ihr könnt ja mal in unserem Blog rumstöbern oder kommt doch einfach mal zu unserem Plenum oder zur Minijob-Beratungsstunde. Und wir bleiben dabei. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist uns nicht freiheitlich und demokratisch genug. Zum Nachlesen übrigens ab Seite 144 im Verfassungsschutzbericht Sachsen. Wir sitzen am Feuer nahe der Spree. Um uns ragen kalte Bauten auf. Eine kleine Kommune im Kampf verfeind. Im Leben fernab der Legalität. Auf der Flucht vor der Herrschaft, die die Welt im Bürgergriff hält. Ist es die Liebe zum Sein? Auf der Suche nach Abenteuern nicht trägt. So seh ich hoch zum Sternenhimmel. Seh ich Sajiras Weltennetz. Sehe Welten dort voll Leben. Und frag mich, ob's dort besser ist. Ihr habt es anderswo weit fort von hier. Einen Ort, wo Frieden währt. Wo das Leben nur das Leben ehrt. Gerechtigkeit das Maß der Dinge ist. Für eine solche Welt möchte ich kämpfen. Ja, mit euch Freunden Seite an Seite, so dass er wahr werde, der Traum vom freien Menschen. Viva, viva la, viva la autonomia, ja, viva, viva la, viva la autonomia. Vor 80 Jahren, 18. Mai, Pfingstwochenende 34. Die ersten Pfingsterlandtage auf dem ehemaligen Kartoffelfeld in Appelsbach finden statt. Notdürftig ist der Acker zu einem Campingplatz umgebaut. Die Wasserversorgung steht. Die dringendsten Voraussetzungen für die größte regelmäßig stattfindende anarchistische Veranstaltung in den Niederlanden sind gegeben, auch wenn das Gelände den Härtetest nach Dauerregen am dritten Camptag, dem Pfingstmontag, nicht bestehen kann und Sack und Pack und Menschen im Schlamm nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. An diesem Tag stand ein Workshop mit dem Titel »Industrielle Dienstverweigerung« auf der Tagesordnung. Die vorangegangenen Tage waren mit antimilitaristischen Debatten und Vorträgen und Themen aus der ArbeiterInnenbewegung gefüllt. Ich Anfang der 1920er Jahre schlossen sich Anarchistinnen in den Niederlanden zum Freie Jeugdverbund, also dem Freien Jugendverbund, kurz VJV, zusammen. 1923 kam die Idee auf, ein Event zu organisieren, um die Jugend gegen Militarismus und Weltkriegsvorbereitungen zu mobilisieren. Alle Jüngere, die noch Inhalte und Mut in hun Leib haben, wurden aufgerufen. Die freiwillige Spende, die Sturmtruppen formen sich für den großen Schlag. Het Leger van Vrijheid mobilisiert. Wij rekenen op alle die de waarheid lief hebben. Wij zijn niet gerekruteerd en niet gedisciplineerd, alle maar wij zijn boorden voor die nog een herz und Mut wij in ihrem Leben haben, werden aufgerufen. Die freiwilligen Banden, die Sturmtruppen formieren sich für die große Schlacht. Das Lager der Freiheit mobilisiert. Wir richten uns an alle, die die Wahrheit lieben. Wir sind nicht rekrutiert und nicht diszipliniert, aber wir sind überaus mutig. Wir sind alle jung und wollen das Leben erobern. Wir kämpfen für unser Glück. Der Feind ist schwer bewaffnet und gut trainiert. Der Feind hat die Macht, die große, plumpe, tödliche Macht. Der Feind hat den Staat und die Gesetze. Der Feind hat die Politik und die Gefängnisse. Der Feind hat die großen Heere von Soldaten, die als seelenlose Automaten auf Befehl morden. Der Feind hat die Fabriken, wo dein Körper gebrochen wird. Der Feind hat die Schulen, wo die Kinder entseelt werden. Der Feind hat die Kirche, wo das Glück mit Hirngespinsten ausgetrieben wird. Der Feind hat sich die Wissenschaft zu einer kriechenden Hure gemacht. Der Feind hat die Kneipe, wo der Körper vergiftet und der Verstand benebelt wird. Der Feind hat die Kroeg, waar je lichaam vergiftigt en je verstand benevelt wordt. Der Feind hat die Parteien, wo seine Handlanger herrschen, um die Gefangenen gegeneinander aufzuhetzen und wo das Individuum in Parteikassen nummeriert wird. Der Feind hat das Gold, mit dem Verrat und Charakterlosigkeit bezahlt werden. Der Feind ist die besitzende Klasse und sein bodenloser Gelddurst ist seine Leidenschaft, an dem alles zugrunde geht. Sein maatschappelijk System ist die Hölle, worin wir täglich gemartelt werden. Sein Bestaan ist unser Untergang. Der Feind saugt seine Macht aus der Kraft des Volkes. Durch den Hunger halten die Besitzer das Volk in Sklaverei. Für ein Stück Brot lassen sich die jungen Arbeiter in das Lager der Unterdrücker rekrutieren. Sie werden zu schaffenden Mördern abgerichtet und dienen dann dazu, das Volk, von dem sie selbst Söhne sind, in Elend zu halten, jeden Aufstand zu ertränken in Blut. Die jungen Arbeitssoldaten dienen, um im kommenden gewaltigen Konkurrenzkrieg der Großkapitalisten die ganze Menschheit abzuschlachten. Wir rufen auf, alle Jugendlichen, die für die Freiheit der Menschheit kämpfen wollen, das Lager der Freiheit mobilisiert. Auf, Jungen, auf! Für die freiwillige Mobilisierung gegen roten und weißen Militarismus. Mit diesem Text riefen Jan Knapp und Jude Haas im Frühling 1924 dazu auf, sich an der sogenannten Pfingstmobilisierung zu beteiligen. Diese fand dann am 8. Juni in der Nähe von Amersfoort statt und wurde auch vom Militär überaus ernst genommen. Kurz vor Pfingsten kam es zu mehreren Bränden um den nahegelegenen Militärflugplatz Söesterberg, die mit anarchistischen Tätigkeiten in Verbindung gebracht wurden. So wurden sämtliche militärische Objekte an Pfingsten extrem gut gesichert und das Camp überwacht. Kamen dann mehrere hundert BesucherInnen aus dem ganzen Land, die den in ein kulturelles Programm eingebetteten Reden über Antimilitarismus lauschten und fleißig miteinander diskutierten. Außerdem ging es philosophisch zu mit Lesungstiteln wie Über und gegen Politik und Menschlichkeit. Kurz später fand das nächste große antimilitaristische Event statt, das erster antimilitaristischer Landtag genannt wurde. Als Ort drängte sich Appelsrah auf. Denn im Verlauf immer wiederkehrender Arbeitsstreiks seit den 1880er Jahren hatte sich das kleine Städtchen zum Zentrum der anarchistischen und freiheitlich-sozialistischen Bewegung entwickelt. Es liegt, im Gegensatz zu Amersfoort, im Norden der Niederlande, sodass sich unter den etwa 600 Beteiligten viele befanden, die den verhältnismäßig langen Weg zur Pfingstmobilisierung nicht auf sich genommen hatten. Die Bezeichnung Pfingsterlandtage statt Pfingstermobilisatie, die seit 1927 benutzt wird, lässt auf einen Zusammenschluss mit dem antimilitaristischen Landtag schließen. Sie war jedoch zunächst distanzierend gemeint. Aus dem Kreis des VJV hatte sich in der Zwischenzeit der Verband der aufständischen Jugend, kurz VOJ, gegründet, der sich nicht explizit dem Anarchismus zuordnen wollte. Beide Bündnisse organisierten gemeinsam die Pfingstmobilisierung, doch plädierte der VOJ für die Umbenennung, um den Anarcho-Stempel verblassen zu lassen. VJV und VOJ sind in dieser Zeit wohl in Machtspielchen miteinander geraten, die zur Folge hatten, dass bis 1931 sowohl Pfingsterlandtage als auch Pfingstermobilisatie stattfanden. Dann blieb es bei der noch heute genutzten Bezeichnung. Die Organisationen stellten zwei regionale anarchistische Gruppen, in denen sich auch ehemals an VJV und VOJ Beteiligte wieder trafen. Das zuverlässig regelmäßig stattfindende Treffen sollte nun auch einen festen Ort bekommen. 1933 wurde ein Acker gefunden und von einer Stiftung gekauft. Er wurde zum Campingplatz umgestaltet und sollte in Zukunft zum Campen und für Zusammenkünfte mit den Pfingsterlandtagen als Highlight genutzt werden. Durch ein vorübergehendes in Privatbesitz bringen konnte eine Konfiszierung durch deutsche Besatzer während des Zweiten Weltkrieges verhindert werden. Treffen in dieser Zeit, also zwischen 1940 und 1944, wurden aber aufgrund der zu großen Gefahr für Leib und Leben nicht abgehalten. In den 1950er und 1960er Jahren entfaltete sich in der anarchistischen Bewegung in den Niederlanden der frühere Enthusiasmus nur langsam wieder, was auch bei den Pfingsterlandtagen spürbar war. Obwohl meist einige hundert Menschen zusammenkamen, war bei einigen ein Gefühl der Macht und Perspektivlosigkeit vorhanden, andere ließen von dem Anspruch los, spürbar in die Gesellschaft einzuwirken und besannen sich stattdessen auf ein Fördern der eigenen inneren Freiheit, deren Auswirkung sich früher oder später auch auf die umgebende Gesellschaft auswirken solle. Eine belebende, aber zuweilen auch nervenaufreibende Dynamik entstand, als sich neue Jugendgruppen bildeten. Viele ihrer Mitglieder hatten die Pfingsterlandtage im Schlepptau ihrer Eltern schon als Kind miterlebt. Sie waren vor allem in der Provo- bzw. der Kabauterbewegung aktiv. Bei den Pfingsterlandtagen 1970 hatte sich der Wind gedreht. Das alte Thema Antimilitarismus war von der Bildfläche verschwunden. Das Camp wurde nun hauptsächlich als antiautoritärer Kongress bezeichnet. Es wurde nicht nur von dezidierten Anarchistinnen aus den Niederlanden als Forum genutzt, sondern auch von Aktivistinnen aus verschiedenen linken Strömungen und Interessierten aus angrenzenden Ländern, hauptsächlich Belgien. Einige ältere Anarchistinnen waren vom Auftreten der jüngeren Generation schockiert. Das Provozieren sei nicht nur eine gezielte Aktionsform, sondern eine Grundeinstellung, die mit Rücksichtslosigkeit einhergehe, meinte zum Beispiel Tinus Weenstra, der unter anderem in der Internationalen Antimilitaristischen Vereinigung tätig war. Leider kann ich über den Kongress von 1970 nicht viel Gutes verlauten lassen. Obwohl er gut besucht war und obwohl er viel Wertvolles gezeigt hat, hat er insgesamt negativ geendet. Man kam zwar, um zu reden, aber nicht, um zuzuhören. Das seit jeher geltende Enthaltsamkeitsgebot, das sich in erster Linie auf den Genuss von Rauschmitteln bezog und bezieht, wurde während dieses mehrere Jahre andauernden Generationskonflikts in Frage gestellt. Das Dumela Newhouse Zitat »Trinkende Arbeiter denken nicht, denkende Arbeiter trinken nicht« war und ist in der niederländischen anarchistischen Bewegung aber so stark verwurzelt, dass bis heute Drogen bei den Pfingsterlandtagen nicht zu suchen haben. Eine weitere Besonderheit, die die Pfingsterlandtage bis heute aufweisen, ist die anspruchsvolle Einbindung sehr junger Menschen. Dieses Jahr trägt das Kinderprogramm den Titel Monsanto Monster. Von morgens 11 Uhr bis in den Abend können Kinder an mehreren parallel stattfindenden Workshops teilnehmen, Theaterstücke anschauen, Ausflüge und Sport machen und gute Nachtgeschichten lauschen. Inputs und Diskussionen wird es unter anderem zu Themen aus den Bereichen Community Accountability, Ökoanarchismus, anarchistische Geschichte und Sichtweisen auf Staatsangelegenheiten wie Recht und Gefängnisorganisation geben. Mit Peter Gelderlos könnt ihr ein paar Texte besprechen, die ihr euch zur Vorbereitung auf der Website pfingsterlandtage.org schon mal durchlesen könnt. Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Anarchie in der Ukraine, in Libyen und Albanien, Anarchie weltweit und Anarchie in der Krise. Sogar Keith Barron, bekannt aus dem britischen Fernsehen, diagnostiziert, dass die Zustände in den europäischen Krisenländern zu Anarchie führen könnten. In einem Interview mit Eric King erzählt Eric, dass das weltweite Schuldenniveau auf 435% des globalen Bruttoinlandsprodukts angestiegen sei. Barron antwortete darauf souverän: Das ist eine unglaublich hohe Zahl und völlig unhaltbar. Hier werden weiterhin Schulden auf einen Berg von Schulden getürmt. In Ländern wie Spanien, Griechenland und Italien haben wir mittlerweile eine unglaublich große Menge an unglücklichen jungen Menschen. In einigen Fällen haben die Länder mit 60% Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. Das ist ein Pulverfass, das darauf wartet zu explodieren. Sollte diese Situation weiter anhalten, wird das am Ende zu Anarchie führen. Wir hoffen, die Situation hält an und geben der Lunte gerne Feuer. Wir sind gespannt, was wir euch nächsten Monat zu berichten haben. In manchen Diskussionen fehlen einem einfach die Worte. Damit das nicht mehr passiert, gibt es jetzt ein anarchistisches Wörterbuch, das wir euch im nächsten Beitrag genauer vorstellen wollen. Ich sitze jetzt hier mit Markus, der hat ein Buch geschrieben, und zwar ein anarchistisches Wörterbuch. Und das interessiert uns natürlich, wie das Buch zustande kam und überhaupt, was da so drin steht und warum. Vielleicht magst du am Anfang mal dazu was sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass du ein Wörterbuch geschrieben hast. Okay, also die Idee, soweit ich mich noch erinnern kann, entstand im Rahmen eines AfB-Plenums, also der Anarchistischen Föderation Berlin. Also wie es genau dazu kam, die genauen Umstände sind mir nicht mehr ganz im Kopf. Allerdings weiß ich noch ganz wohl, dass ich von der Idee von vornherein sofort schwer begeistert war und damit wirken wollte, das Projekt irgendwie auch zu realisieren. Also ich bin seit über 20 Jahren politisch aktiv und seit ein paar Jahren jetzt auch explizit anarchistisch organisiert und habe in dem Rahmen festgestellt, dass mir doch einige Begrifflichkeiten nicht im Klaren waren, dass ich dann auch manche Sachen nicht verstanden habe und ich auch im Gespräch mit anderen gemerkt habe, dass es denen genauso geht. Also der Anarchismus ist ja eine Theorie, eine Philosophie, die man auch wissenschaftlich begreifen kann. Und der Anarchismus ist aber auch eine Subkultur. Und jede Subkultur und Szene hat natürlich auch die anarchistische Szene ihre eigenen Wörter, ihre eigene Sprache, ihren eigenen Jargon. Und den man natürlich auch erstmal fassen und begreifen muss. Ja, aber ich habe eben, wie gesagt, mit anderen Leuten auch darüber gesprochen, über das Projekt. Und waren auch viele begeistert, die auch gesagt haben, das wäre eine super Sache. Also eben schon allein aus dem Grund, um so ein Wissensungleichgewicht irgendwie auszugleichen und Menschen durch Sprache oder durch Szenewörter nicht von vornherein auszuschließen. Jetzt habe ich mir so gedacht, das ist vielleicht so eine Idee, die man mal hat, wenn man zusammen beim Bier sitzt und sich über Begriffe anfängt auseinanderzusetzen und irgendwie merkt, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, weißt du auch nicht so genau, müsste man mal ein Wörterbuch machen. Aber wie kommt es dann dazu, dass man das dann tatsächlich macht? Und wie hat das, habt ihr angefangen, das umzusetzen? Oder du, warst du alleine, wart ihr mehrere? Also angefangen haben wir dann, wie es oftmals der Fall ist, jemand hat eine Idee und dann macht man erstmal eine Arbeitsgruppe und trifft sich zusammen. Und so war es bei uns auch der Fall. Wie lange ist das her? Das ist, glaube ich, mittlerweile schon drei Jahre auf jeden Fall her. Und wir hatten uns in der kleinen Gruppe getroffen und uns Gedanken gemacht, wie das Wörterbuch aufgebaut sein sollte, wie es funktionieren soll, wer damit angesprochen wird, wie die Sprache sein soll, die wir selber darin verwenden. Ja, wir hatten uns ein paar Mal getroffen, hatten auch schon ein paar Begriffe gesammelt und aber leider ist das dann ein bisschen eingeschlafen, weil es natürlich doch ein großes Projekt ist, so ein Buch zu stemmen. Aber mir war das persönlich irgendwie wichtig, ich wollte das gern vorantreiben und habe das dann auch entsprechend für mich selber erstmal vorangetrieben und habe mir natürlich aber auch von den anderen dann wieder Unterstützung geholt, wenn es um verschiedene Begrifflichkeiten ging, die ich dann mit denen nochmal diskutiert habe oder Leute, die eigene Vorschläge für Begriffe und Formulierungen dann eingebracht haben. Für wen soll es denn sein? Für wen soll es denn sein? Also zum einen natürlich so Leute wie mich oder Einsteigerinnen auch, die sich mit der Materie, mit dem Anarchismus auseinandersetzen und da die ein oder andere Wissenslücke füllen möchten. Und zum anderen aber auch für langjährige Politaktivistinnen, die mit Sicherheit auch noch das ein oder andere drin finden. Wonach hast du denn die Begriffe ausgewählt? Also wir hatten am Anfang ein Brainstorming gemacht mit Begriffen und das waren dann über 1000 und davon haben wir dann schnell einige aussortiert, die uns zum einen zu banal irgendwie erschienen oder auch Namen hatten wir am Anfang mit angedacht von mehr oder weniger bekannten Anarchisten, Anarchistinnen, die haben wir dann auch außen vor gelassen. Und es sind hauptsächlich Begriffe, wo wir dachten oder wo ich dachte, die spielen in der anarchistischen Theorie und Praxis eine Rolle. Also es sind natürlich verschiedene anarchistische Strömungen, die erklärt werden, von Anarcho-Individualismus bis, weiß ich nicht, dem Insurrektionalismus, Syndikalismus und so weiter. Aber natürlich auch andere Begriffe, die in der Theorie eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die verschiedenen Herrschafts- oder Unterdrückungsformen, also von Ableismus oder Ageismus kann man nachschlagen in dem Buch oder ja, auch was den antikapitalistischen Kampf natürlich anbelangt, also eben Begriffe wie Kapitalismus an sich, Klassenkampf oder Arbeit, Lohnarbeit. Ich denke, das sind auch Wörter, die einem immer wieder begegnen, aber oftmals auch nicht ganz klar ist, was sich dahinter verbirgt. Ich habe hier gerade eine sehr schöne, das muss ich mal kurz was vorlesen, und zwar den Spitze, den finde ich auch, also das gibt es so ein bisschen für mich so ein bisschen wieder, dass es auch nicht immer so ganz ernst und wie er ernst formuliert ist, sondern halt auch, ja, willst du selber vorlesen, den Spitzel vielleicht? Ja, der Spitzel ist natürlich, also wir haben an manchen Stellen auch versucht, das nicht alles so todernst zu nehmen. Beim Spitzel ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Also der Spitzel nicht zu verwechseln mit Genossen, Genossinnen, die älter sind als 35 und oder sich anders kleiden als die Szene. Spitzel werden von Verfassungs- und Staatsschutz eingesetzt, um politische Aktivitäten, die sich nicht unbedingt an der herrschenden Ordnung orientieren, auszuleuchten, zu verhindern und, ganz wichtig, juristisch zu verfolgen. Zum Teil sitzen sie, in Anführungszeichen, spontan in einem offenen Vorbereitungskreis, der eine Aktion plant, an deren sie durchaus auch teilnehmen. Andererseits begeben sie sich auch gezielt und über Jahre hinweg in politische Gruppen. Also natürlich auch eine kleine Spitze gegen die Szene selbst, weil ich habe die Erfahrung auch selber gemacht, bin ja auch älter als 35 jetzt und man wird, wenn man irgendwo neu auftaucht, natürlich immer ein bisschen komisch angeguckt, was macht denn jetzt der oder die da, ob das ein Spitzel ist, weil man vielleicht jetzt auch eben nicht so klassisch in Schwarz dann gekleidet ist. Ja, aber ich finde, dass dieser Humor, der sich so ein bisschen, also ich finde, da zieht sich ein bisschen so ein Humor durch und das finde ich auch ganz positiv. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Genau. Ach so, das Buch heißt Anarchistisches Wörterbuch, eine Orientierungshilfe durch den Begriffsdschungel anarchistischer und emanzipatorischer Bewegungen und ist in der Edition Assemblage erschienen und kostet 12,80 Euro. Unbedingt kaufen, sehr lustig. Bin ich aufgewacht und hatte irgendwie das Gefühl, ja, das Klingeln des Weckers, das ist mir heute schon zu viel. Denk ich mir, schläfst heute mal länger, Mensch, machst du heute mal blau. Alle anderen gehen brav zur Arbeit und stehen im Stau. Hey Mensch, der Himmel ist so blau und die Sonne scheint so warm, selbst die Blumen da am Straßenrand haben mir einen Charme. Jetzt geh ich runter zum Sehen, ein paar Freunde sind schon da, wir haben uns viel zu erzählen. Wie wunderbar. Und plötzlich kommt ein Zugträger mit seinem Koffer da vorbei. Kurze Blicke werden ausgetauscht. Was ist denn schon dabei? Schrei, komm doch mal rüber, zieh da in den Zug raus. Komm, wir springen in den See und lachen die Arbeitgeber aus. Juhu! Kommt der rüber und sagt dir klar, ey, das würde ich echt gerne machen. Und zur Arbeit wollte ich eh nicht gehen, heute gibt's viel bessere Sachen. Guck mal da drüben in der Straße, lass uns mit der Nummer 3. Es wird heute von uns besetzt, sag, seid da mit dabei, na klar! Kurze Zeit später standen wir auf, noch mit der Fahne in der Hand, trotz mich senkt von den Wänden, ey, fuck you, deutsches Land. Ja, das Haus ist jetzt besetzt und die Bullen können uns mal. Selbst das Bier in unseren Händen wird heute alles andere als Schall. Und wenn du wieder mal nur dran denkst, ey, die Arbeit kotzt mich an, dann geh einfach mal nicht hin und denk immer daran, lieber an Freiraum, mehr geschaffen für ein selbstbestimmtes Leben, als den ganzen Tag zu ackern und nur für deinen Chef zu leben. Im Filmtipp dreht sich alles um einen Film, dessen Inhalt so brisant ist, dass kein Sender das Material haben will. Adolf Hitler, steige nieder und regiere Deutschland wieder. Zum Himmel heben wir die Hand für den Führer, Volk und Vaterland. Nein, das ist keine Parodie, ein schlechter Witz oder ein fehlplatziertes Sample. Der Film Blut muss fließen dürfte einigen von euch bekannt sein und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, er ist einen Ausflug wert. Der Film handelt von Thomas Kuban, er hat die Rechtsrockszene mit versteckter Kamera ausgespäht. Mit viel erschreckendem Bildmaterial hat Filmfaktum dann eine einzigartige Dokumentation über die Rechtsrockszene erstellt. Der Film wird von dem Regisseur Peter Ohlendorf an verschiedenen Orten aufgeführt. Die nächsten Aufführungsorte könnt ihr auf filmfaktum.de finden. Bei einer Filmvorführung konnten wir eine Fragerunde aufzeichnen, von der wir nun einen kleinen Ausschnitt abspielen werden. Wir haben uns heute vorher darüber unterhalten, Dresdner Beispiel, ne? Sie haben ja so eine ähnliche Konstellation wie in Dresden hier. Lange Zeit es war, dass die oberen und viele konservative Kreise gesagt haben, wir wollen keine Blockierer auf der Straße, wir machen unsere Menschenketten und das muss genug sein. Damit werden sie aber den Nazis nicht sich wirklich entgegenstellen. Ich will gar nichts gegen Menschenketten sagen, aber ich habe es vorher bei der Diskussion schon mal gesagt, die wir hatten bei der ersten Filmvorführung, nicht hier, sondern im Jugendzentrum, Haus der Jugend, okay, habe ich schon mal gesagt, ich persönlich bin hochdankbar, dass es Antifa gibt, die sich auf die Straßen setzt und blockiert und wir sollten uns alle als Bürgerliche rund um diese Antifa setzen. Sie sind die Speerspitze und sie verteidigen uns und unsere Demokratie. Was für eine Reaktion haben Sie eigentlich erwartet, also von dem Film? Und wie stellen Sie die Vorgehensweise vor gegen die Nazis? Also welche Reaktion haben wir uns erwartet als Team? Das ist ja immer ganz schwierig. Erwartungshaltungen sind, glaube ich, grundsätzlich was Schwieriges. Man kann dann am Ende nur enttäuscht werden und das wollten wir natürlich nicht. Nein, wir haben den Film fertig gemacht, vor allem im Respekt vor der Arbeit von Thomas Kuban. Und wir haben gedacht, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen sehen, was hier passiert, weil es immer noch, wie du richtig gesagt hast, unterschätzt wird. Es wird einfach unterschätzt. Und es wird manchmal auch ganz absichtlich unterschätzt, was hier läuft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem Jahre 2012 aus Sachsen, wo ich jetzt gerade wieder unterwegs war und ich lerne bei dieser Filmtour ja auch sehr viel. Ich durfte in Sachsen jetzt gerade letzte Woche lernen, dass die dortige Regierung im Jahre 2012 auf eine Anfrage im Landtag, wie sie Blood and Honor einschätzt, eine unglaubliche und ich sage jetzt ganz bewusst obszöne Antwort gab. Blood and Honor, dieses gewalttätige Netz, das im Übrigen einen militärischen Arm hat mit Combat 18, der wirklich darauf angelegt ist, zu morden, also so wie das NSU getan hat. Im Prinzip war NSU nichts anderes als ein Ableger von Blood and Honor in Deutschland, was ja eigentlich verboten ist, aber natürlich nach wie vor noch existiert in der Grundstruktur. Und im Prinzip war es nichts anderes als diese Combat 18-Philosophie, in Anführungszeichen, die dahinter stand. Also kurzum, Blood and Honor, dieses grausame Nazi-Musiknetz, das wird von der sächsischen Landesregierung eingeschätzt als reiner Konzertveranstalter. Allen Ernstes, das gibt es schriftlich. Das gibt es schriftlich. Im Jahre 2012, da war jetzt der selbsternannte NSU bereits ein Jahr enttarnt. Und jetzt sage ich noch was zum Thema NSU. Der nationalsozialistische Untergrund wurde genau von Blood and Honor Strukturen unterstützt. Die drei, die da mordend von dort aus losgezogen sind durch Deutschland, kamen aus dieser Konzertwelt, die von Blood and Honor organisiert wird. So, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück. Genau das wollen wir kommunizieren. Wir wollen sagen, und das war auch Thomas' Idee, der ja als allererster überhaupt diesen Schritt getan hat. Wir waren ja dann infolgedessen diejenigen, die versucht haben, sein Material an die Öffentlichkeit zu bringen. Das war seine Idee. Hey, da passiert etwas, passt auf. Es ist super gefährlich. Und es ist eine Nazi-Szene, die durchaus mit systematischer Waffengewalt organisiert, agiert. Und diese Botschaft wollten wir rausbringen. Das war's. Und wenn dieser Impuls landet und wenn wir jetzt so mit diesem Film so schön unterwegs sind, so intensiv und wenn wir dann natürlich uns auch gleichzeitig Gedanken machen können über was heute zum Beispiel bei den Schulvorstellungen, ich kam heute von Düsseldorf hierher und hatte heute Morgen noch Schulvorstellungen in Düsseldorf, wenn dann 250 junge Leute selber, also natürlich nicht alle, aber die Frage innerhalb dieses Riesenplenums kursiert, was können wir machen, dann haben wir schon wieder was weiteres erreicht, nämlich das Erwecken, sage ich jetzt mal, des Wunsches, selber was zu tun und sich der Frage zu stellen, was kann ich ganz konkret selber gegen Nazis machen. Und wenn wir da ein bisschen vorankommen, wenn wir in diese Richtung Impulse mit dem Film anstoßen können, dann glaube ich, sind wir schon sehr zufrieden. Das ist für einen Dokumentarfilm viel. Wir wollen euch an dieser Stelle noch auf ein weiteres Projekt verweisen, dem sogenannten Heilbronn-Komplex. Das ist ein Rechercheprojekt, welches sich mit den offenen Fragen, polizeilichen Thesen und dem permanenten Versagen bei der Aufklärung der 10 Morde von der NSU auseinandersetzt. Mehr Infos findet ihr unter www.filmfaktum.de. Der Film wird am 10. Juni um 18 Uhr beim Hoffest des Asters der Beuth-Hochschule für Technik zu sehen sein. Mehr Infos gibt's unter asta-bht.de. Beim Plakatieren erwischt Knast, Aufkleberclip, was keinen stört, Knast. Oder weil du die Stadt bunt gemacht hast. Knast, Knast, Knast, Knast, Knast. Gefällt ihnen deine Meinung nicht, Knast? Gefällt ihnen dein Aussehen nicht, Knast? Oder ist es, weil du diesen Stadt hast? Knast, Knast, Knast, Knast, Knast. Kein Dach mehr überm Kopf, Knast. Hast du im Supermarkt geklaut, Knast. Und alles, weil du keine Kohle hast. Knast, Knast, Knast, Knast, Knast. Ja, und gefällt ihnen eine Sprache nicht, Knast. Gefällt ihnen eine Herkunft nicht, Knast. Und dann heißt es ab zurück in dein Land. Ohne Rast, abschiebe, Knast. Ja, abschiebe. Verbrennen die Opfer von rassistischen Übergriffen noch in ihren Zellen. Polizei und VS zeigen Aggression. Doch wenn wir uns dagegen wehren, dann kriegen sie ihren gerechten Lohn. Denn dann heißt es auch mal, und nicht nur für die. Polizei und Bundeswehr, Knast. Verfassungsschutz und Nazi-Pakt, Knast. Denn hier schon unsere Revolution krass. Knast, Knast, Knast, Knast, Knast. Wir haben Hass, Hass, Hass, Hass, Hass. Damit sind wir auch schon am Ende des libertären Podcasts für den Monat Mai angelangt. Schaut doch einfach mal auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de vorbei oder schreibt uns eine Mail an aradio-berlin@riser.net. Macht's gut! Sucht das Land, se me enrea el caragol, se me encrochen las pestañas, ahora voy no le a que guañes. El cara no tiene cara, es la fava, come Luis de Pinocho. Està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa. We'll be right back. Ecke nach der Dunkelheit.